Willkommen zu dem Vortrag zu einem Thema, das in der kritischen Psychologie jetzt eher, würde ich sagen, mal unterrepräsentiert ist. Also tatsächlich diese Frage, was ist die freie Gesellschaft, was ist das Ziel, wo wir überhaupt hinwollen? Also ein Vortrag zu Utopie. Stefan und ich haben daran jetzt länger, also Stefan arbeitet schon länger, noch länger daran auf jeden Fall, aber wir haben jetzt in letzter Zeit sehr viel zusammengearbeitet und werden diesen Workshop gemeinsam machen. Ich werde zuerst mal einen Input machen. Ich hoffe, er dauert nicht zu lang. Dann gehen wir in Kleingruppen mal und dann finden wir uns zu zwei Großgruppen zusammen, jeweils mit mir oder mit Stefan, wo ihr dann nochmal inhaltliche Rückfragen stellen könnt. Vielleicht stellen wir uns nochmal kurz vor. Bist du anfangen? Soll ich nochmal? Ich bin Simon Sutterlüt, ich beschäftige mich inhaltlich vor allem mit, also studentisch bin ich Historiker oder Soziologe, historischer Soziologe, whatever, also das ist mein Hauptaugenmerk zu Geschichte und Entstehung des Kapitalismus und solche Sachen. Und mein zweites politisches und inhaltliches Hauptaugenmerk liegt eigentlich auf Utopie und Transformationstheorie, also wo wollen wir hin und wie kommen wir dahin. Und kritische Psychologie ist da für mich so schon sehr lange wichtig. Ich habe die sehr aus der Praxis kennengelernt, vielleicht nochmal anders als auf diese Ferienuniversität, weil die für mich immer zuerst mal ein Mittel, um mich selber besser zu verstehen, die Gesellschaft zu verstehen. Also es war sehr persönlich, dieser Zugang zur kritischen Psychologie. Genau, und dann bin ich auch wie Stefan auch, in dem Netzwerk Kollektive Selbstverständigung aktiv. Da gibt es auch im nächsten Slot einen Vortrag oder eine Einführung dazu, vielleicht euch mal ans Herz legen. Ja, ja, ich bin Stefan Mehretz, schon länger mit kritischer Psychologie befasst, seit den 80er Jahren etwa. Also noch die Ferienunis der ersten Generation sozusagen mitbekommen. Bin Ingenieur und Informatiker und habe kritische Psychologie sozusagen für mich studiert. Und immer auch außeruniversitär. Und für mich war von Anfang an klar, dass kritische Psychologie nicht nur eine Individualwissenschaft ist, sondern gerade weil es um das Vermittlungsverhältnis von Individuum und Gesellschaft geht, war es für mich immer eine utopische Wissenschaft. Und aber dieses utopische Moment, was so ein bisschen aufscheint in dem Begriff der verallgemeinerten Handlungsfähigkeit, ist inhaltlich total unterbestimmt. Und ich hatte schon eigentlich seit den 80ern irgendwie Lust, dieses unterbestimmte Moment weiterzuentwickeln. Und naja, es hat ein bisschen gebraucht, aber jetzt haben wir die ersten Erkenntnisse in so einem Rahmen, in so einer Rahmenskizze aufgeschrieben in diesem Buch, was dort liegt. Ja, und Simon wird jetzt daraus so ein paar Bleistiftstriche euch zeichnen. Auf das Buch wird noch öfter zu sprechen kommen, also ist natürlich wichtig, wir haben das Buch dabei, das könnt ihr auch bei uns käuflich erwerben für. Wir machen das, ich mache es gerne mit einem solidarischen Beitrag, also gebt so viel ihr wollt, wir zahlen 12 Euro dafür, dass ihr so ein Ding habt, aber das gibt es auch komplett gratis im Internet, also ihr müsst nichts kaufen, so, ihr könnt das auch alles auf einer Website communism.us, also communism.us, angucken. Okay, dann lege ich mal los. Die kommunistische Inklusionsgesellschaft, die Begründung der Möglichkeit einer freien Vergesellschaftung. Wenn man sich mit Kapitalismus und Kapitalismuskritik auseinandersetzt, dann würde ich sagen, im 19. Jahrhundert war nochmal eine andere Form von Rechtfertigung der Gesellschaft, in der wir leben. Wir müssen ja auch nicht Kapitalismus nennen, können wir auch Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft, whatever you want. Und dort war noch der Glaube, dass Kapitalismus Wohlstand bringt, Frieden, Freiheit, allen Menschen auf diesem Planeten vielleicht irgendwann. Zuerst mal nur für die Weißen und für die Männlichen und so weiter, aber dann schon auch mit dem Gedanken, dass das verallgemeinerbar ist und so weiter. Und ich würde sagen, für unsere Zeit in der Postmoderne oder wie man das auch immer nennen will, ist diese Vorstellung, diese Rechtfertigung des Kapitalismus ziemlich zusammengeschrumpft auf die Feststellung, der Kapitalismus ist die beste aller schlechten Gesellschaften. Also niemand sagt mehr, dass der super cool ist und alles perfekt ist. Alle Leute haben sofort eine Kritik daran. Aber wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte, du kritisierst Kapitalismus, sehe ich genauso, Kapitalismus ist richtig doof, aber es geht halt nicht anders und es ist wirklich von den Gesellschaften, die wir bis jetzt erlebt haben, die, die am wenigsten kaputt macht, die am wenigsten Menschen tötet, die es am meisten Entfaltung zulässt und so weiter. Und da war ich dann immer bei dem Ding, okay, was ist denn, wie glaubst du denn, dass es anders funktionieren könnte? So, also in diesen Diskussionen, vielleicht kennt ihr das aus Familien oder so, ihr trefft Leute auf der Straße. Und das war dann für mich die zentrale Frage, okay, es reicht einfach nicht zu sagen, das ist doof, dass was ist, sondern wir müssen schon darüber reden, wo wir hinwollen, vor allem um zu bestimmen, wie wir dort überhaupt hinkommen können. Das ist nämlich dann Transformationstheorie. Weil wenn wir sagen, dass wir das entwickeln, dass wir das aufbauen, was dabei rauskommt, dann müssen wir zumindest den Grundlinien verstanden haben, was das bedeutet. Und auch unsere Kritik wird dadurch schärfer, dass wir wissen, was wir wollen, wo wir hinwollen. Also auch unsere Negation, die Kritik des Kapitalismus ist damit darauf bezogen, auf die Utopie. Gut. Zuerst will ich habe den drei geteilt. Ich werde zuerst etwas zu Utopietheorie sagen, also wie über Utopie gesprochen wird und wurde und wie wir über Utopie sprechen wollen. Dann werde ich etwas zur Zielbestimmung sagen, also wann, um was geht es eigentlich überhaupt, wenn wir von der freien Gesellschaft sprechen. Und dann will ich ein paar dieser Grundlinien dieser freien Gesellschaft etwas erörtern an einigen wichtigen Dynamiken. Es gibt ganz viele utopische Literatur und ich würde sagen, die utopische Literatur ist sehr viel ausschweifender und sehr viel weiter als die utopische Theorie. Ganz bekannt und schön finde ich zum Beispiel von Ursula Le Guin, Science-Fiction-Autorin, Fantasy-Autorin, Planete habe nichts zu der Disprozess, da beschreibt sie eine anarchistische Utopie und man denkt sich so, oh ja, so schlecht ist das gar nicht, es ist auch eine Utopie, die ist unfertig, die kann sich noch entwickeln. Aber es hat dann immer so Momente von, das ist doch utopisch. Das, was sie da schreibt, ist utopisch. Und wenn wir den Wortsinn dann ernst nehmen im Alltag, dann steckt da eine Wahrheit drin, würde ich sagen. Weil Utopie befindet sich in einem Diskursraum, in einem Sprachraum von Hoffnung, Ziel, Wunschtraum, Fantasie. Und diesen, das ist doch utopisch, steckt genau diese Willkür drin. Ihr malt euch irgendwas aus, ihr erhofft euch irgendwas. Ja. Aber ist das wirklich möglich? Also ihr könnt euch viel zusammen fantasieren. Ihr könnt glauben, dass wir alle am Strand herumliegen und dann kommen die Hähnchen zu uns und wir können sie essen oder sowas. Schlaraffen waren Utopien oder es war immer so eine Kritik. Also Utopie hat etwas Willkürliches. Das ist, glaube ich, wichtig. Das ist eine Form von Utopietheorie, die bemalt, beschreibt, pinselt Utopie aus als Wunschtraum. Und die ist wichtig, weil sie überschreitet das, was da ist. Aber sie begründet nicht, warum das möglich ist, sondern sie zeigt nur auf, was wir uns denken können. Wünsche, Träume und sowas. Es ist eine bloße Behauptung. Dagegen gibt es in emanzipatorischer Theorie oder emanzipatorischer Bewegung eine sehr lange Tradition der Kritik an Utopie, des Verweigerns einer utopischen Vorstellung. Das sehr oft mit dem Begriff des Bilder, also heutzutage sehr häufig mit dem Begriff des Bilderverbots zusammen funktioniert. Und da würde ich zuerst mal sagen, im Traditionsmarxismus, also das, was wir als Arbeiterinnenbewegung im 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert, die dann irgendwie im Ersten und Zweiten Weltkrieg dann sehr viele Probleme kriegt, sehen, ist, die haben keine Notwendigkeit, über Utopie zu sprechen. Weil hier in den bestimmten Strömungen gibt es einen Geschichtsdeterminismus. Ihr kennt vielleicht dann von Marx oder dem ML oder Marxismus-Leninismus so eine Abfolge von wegen bla bla bla, Kapitalismus, dann kommt der Sozialismus und der Kommunismus. Und das ist notwendig. Wenn ihr das nachlesen wollt, ich finde am witzigsten ist immer Karl Kautsky dazu, das ist so ein sozialistischer Theoretiker, der sagt, egal was wir heute machen, der Sozialismus kommt. So. Und darum müssen wir auch nicht drüber reden. Er wird kommen. Es ist scheißegal, was wir machen. Er wird kommen. So, Leute, glaubt daran, das Paradies wartet auf uns. Und da muss ich auch nicht darüber reden, was dieses Paradies ist, weil wir werden es entwickeln. Entweder es kommt aus den Produktivkräften, so die Technik, Entwicklung und die Maschinen und dann müssen wir irgendwann weniger arbeiten und dann ist alles gut. Oder es gibt auch einen, das würde ich sagen, Technikdeterminismus, aber es gibt auch einen Bewegungsdeterminismus. Eine Sozialbewegung, die kämpft, wird irgendwann die Formen finden, die eine freie Vergesellschaftung zulassen. Und wir müssen nicht drüber nachdenken, sondern die werden das machen. Jetzt haben wir aber eine andere historische Realität als die im 19. Jahrhundert und können sagen, Jo, wir haben vielen kämpfenden Bewegungen zugeschaut, die versucht haben, sich zu befreien. Und wenn wir eins da gelernt haben, ist, dass sie nicht häufig geschafft haben, irgendwelche Strukturen zu schaffen, die richtig cool sind. Und sogar manchmal oder häufiger darin geändert haben, dass sie Strukturen geschaffen haben, die richtig scheiße sind, sogar für sich selber. Und darum ist es notwendig, darüber nachzudenken, was Utopie ist, würde ich sagen. Es gibt dann in der kritischen Theorie, die Frankfurter Schule, Adorno und so weiter, gibt es noch eine kenntnistheoretische Kritik an Utopie. Die sagen, unser Denken ist herrschaftlich. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, ernst zu nehmen. Unser Denken ist durchformt von der Herrschaft, die in dieser Gesellschaft existiert. Und deshalb schreiben wir in der Utopie unsere Herrschaft fort. Und das kann man sehr gut sehen. Wenn man sich mit so mittelalterlichen Utopien auseinandersetzt, dann stellen die sich einen feudalen König vor, der super nett ist und alle Leute einbezieht oder so. Und das ist ganz klar auf die Gesellschaft verwiesen, aus der sie kommen. So. Oder auch bei uns ist das auf jeden Fall so, dass das auf die Gesellschaft verwiesen ist, aus der wir kommen, unsere Utopie. Ein Bilderverbot ist kein Denkverbot. Also nur weil ich verbiete, Bilder auszumalen und zu beschreiben, wie das sein könnte, ist das noch kein Verbot, darüber nachzudenken, wie es sein könnte. Und wir versuchen, diesen Auspinseln, Bebildern, Wünschen, Erträumen gegenüberzutreten und diesem Bilderverbot mit einer Kategorie, also mit einer Utopie-Theorie beizukommen, die wir kategoriale Möglichkeitsutopie nennen oder kategoriale Utopie. Und zwar, es gibt einen Unterschied zwischen Beschreibungen und Kategorien, zwischen Beschreibungen und Begründungen. Ich kann das vielleicht verdeutlichen. Ich habe Nationalökonomie studiert in meinem Bachelorstudiengang. Und die beschreiben sehr gut, welche Sachen sie so sehen, also so irgendwelche statistischen Zusammenhänge. Die beschreiben, was sie sehen, so, und das ist okay. Und das macht auch viele normale Psychologie, und die Menschen verhalten sich irgendwie, und das kann ich beschreiben, so. Aber es ist was anderes, zu beschreiben, was ich sehe, oder zu versuchen zu verstehen, was da passiert. Und dafür Kategorien zu bilden, die das begründen, was da passiert. Also es ist was anderes zu sehen, okay, das ist ein Baum, beschreibe, also ein Baum, der hat so einen Stamm und so grünes Zeug oben dran oder so weiter. Oder die Kategorie Baum in der Biologie, die bedeutet, ein Baum ist, ja, so gut kann ich nicht mehr Bäume noch nicht aus, es gibt da Photosynthese und da gibt irgendwie Nährstoffe, werden im Stamm da hinauf transportiert und so weiter. Das ist eine Kategorie, die hat eine, die beschreibt nicht nur, was ist, sondern die begründet das, erklärt das, warum der Baum so aussieht, wie er ist. Und genau auf dieser Ebene können wir uns auch Utopie annähern. Wir können die Utopie zwar beschreiben und auspinseln oder sowas anders, aber was anderes ist mit den Kategorien, die wir haben, versuchen zu bestimmen, wie könnte eine freie Gesellschaft funktionieren. Denn Utopie ist eine menschliche Möglichkeit. Utopie muss eine menschliche Möglichkeit sein, wenn sie nicht Wunschtraum bleiben soll für ewig. Und das heißt, es gibt eine Verbindung zwischen der Utopie und allen Gesellschaften, in denen Menschen gelebt haben, und das ist, dass in der Utopie auch Menschen leben werden. Und es wird noch immer eine Gesellschaft sein. Und darum ist für uns bei einer kategorialen Utopie, bei einer begründeten Utopie total entscheidend, die Grundlage offen zu legen, auf der wir unsere utopischen Konzepte entwickeln. Also eine Explizierung, also Offenlegung der Grundlage. Zum Beispiel findet man auch in utopischer Literatur, findet man ganz oft irgendwelche Annahmen über den Menschen. Es gibt irgendwelche Grundbedürfnisse oder ganz krass, wie es dann zum Beispiel bei den FrühsozialistInnen, Robert Owen oder so, der dann sagt, Menschen sollten in einer Gruppe von 3 bis 5 Leuten zusammenleben und die nächstgrößere Organisationsform ist dann 20 Leute und die organisieren sich dann so und so. Das sind ganz viele Annahmen über den Menschen drin und Vorstellungen, wie der Mensch sein soll oder was für ihn gut ist, die nicht expliziert werden, die nicht offengelegt werden. Und wir würden sagen, oder unser Versuch ist, wenn wir die offenlegen, und unsere Individual- und Gesellschaftstheorie offenlegen und sagen, das sind unsere, so verstehen wir den Menschen, so verstehen wir Gesellschaft, dann können wir eine wissenschaftliche Auseinandersetzung über Utopie führen. Das ist jetzt zuerst mal, bleibt ein bisschen vage, aber ich glaube, es wird nochmal deutlicher, wenn ich das dann später mache. Und für die Offenlegung der Grundlage ist auch wichtig, dass wir unsere Kritik offenlegen. Also wie kritisieren wir die bestehende Gesellschaft? Weil damit kritisieren wir auch uns, wie wir in diesen Herrschaftsverhältnissen drinstecken. Sexismus, Rassismus und so weiter. Weil die Widersprüche gehen durch uns hindurch. Leistungszwang, Ableism. Okay. Und ich werde jetzt die Gesellschaftstheorie und die Kritik, glaube ich, jetzt ein bisschen aus, obwohl die eigentlich wichtig ist, aber das habe ich einfach nicht Zeit dafür. Ich werde jetzt natürlich auf die Individualtheorie fokussieren. Ich glaube, die ist auch total entscheidend. Und das ist bei uns natürlich die kritische Psychologie. Und darum ist es, glaube ich, auch anschlussfähig für euch oder für manche, weil wir eine Utopie aus der Individualtheorie der kritischen Psychologie herausentwickeln. Und das Spannende ist nämlich an der Individualtheorie der kritischen Psychologie, dass sie nicht nur beschreibt, wie der Mensch sich heute verhält, was viele Psychologien machen und sagen so, jo, der Mensch heute, also am schlimmsten ist natürlich auch, würde ich sagen, die Nationalökonomie, die hat auch eine Individualtheorie, die sagt, Homo economicus, das ist ein egoistischer Nutzenmaximierer, der dann auch immer männlich gedacht wird, der da in dieser Welt herumtingelt. So, die haben eine Vorstellung vom Menschen. So, und das ist historisch allgemein. Also bei Adam Smith und so weiter findet man dann, und Menschen haben schon immer getauscht, und Menschen haben schon immer Virennutzen geguckt. Ich mache gerade antike Wirtschaftsgeschichte, und da sehen die auch, die gucken immer nach ihrem Homo economicus und sagen, ja, und der will die Produktivität steigern und den Profit maximieren und so weiter. Und dann stelle ich fest, ja, irgendwie, das machen die nicht. Ja, warum machen die das nicht? Also irgendwas muss bei denen komisch sein, die Bedingungen lassen das nicht zu oder so. Aber die haben einen Begriff, also die haben eine Vorstellung, wie der Mensch im Allgemeinen ist. So, aber der ist einfach nur ein Desiderat von dem, was sie heute sehen. Also die nehmen einfach den Menschen, den sie heute sehen und verallgemeinern in der Geschichte. Das heißt, auch in der Geschichtswissenschaft ein ahistorischer Zugang, also ein ungeschichtlicher Zugang. Ich sehe nicht die geschichtlichen Unterschiede oder so, sondern ich nehme den Menschen heute und projiziere den in die ganze Vergangenheit. Und das sieht man in sehr vielen Theorien. Und die kritische Psychologie, und das ist das Hervorragende an ihr, versucht tatsächlich, Kategorien zu entwickeln, die nicht nur auf den Kapitalismus angewandt werden können, sondern mit denen wir auch den Feudalismus beschreiben können, mit denen wir auch JägerInnen, SammlerInnen-Gesellschaften beschreiben können und mit denen wir auch über Utopie sprechen können. Ihr habt das ja sicher schon ein paar Mal gehört. Wahrscheinlich kennen sich ja ein paar Leute auch schon sehr gut damit aus. Aber ein paar Grundbegriffe von der kritischen Psychologie führe ich doch ein, weil die, glaube ich, ganz wichtig ist. Der Mensch ist gesellschaftlich. Wir können nur in einer Gesellschaft leben, nicht in Sozialverbänden, nicht in kleinen Gruppen. Der Mensch lebt in einer Gesellschaft. Das heißt, wir sind mit Menschen verbunden, die wir niemals kennenlernen, die wir nicht kennenlernen müssen. Und trotzdem sind wir über symbolische, gegenständliche und soziale Mittel mit ihnen verbunden. Also die stellen Dinge für uns her und reproduzieren die und wir tun das für die. Egal, ob das jetzt ein Vorschlag ist oder Schuhe oder sonst was. Das bedeutet aber, in dieser Gesellschaft, und das ist die menschliche Potenz, die kritische Psychologie der Menschen zuspricht und die ihn auch von vielen anderen Lebewesen unterscheidet, oder eigentlich von allen, ist, dass er auf eine Art und Weise die Lebensbedingungen herstellt, wie kein anderes Lebewesen. Wir leben in einer menschlich geschaffenen Welt. Wir stellen unsere Lebensbedingungen, das heißt nicht nur die gegenständlichen, sondern auch unsere sozialen, symbolischen Lebensbedingungen selber her. Also Sexismus als auch eine Lebensbedingung, unter der wir leben, haben wir Menschen hergestellt. Genauso wie dieses Haus, genauso wie Sprache oder sowas. Und was jetzt oft passiert, und das ist ja auch in der Soziologie dann sehr häufig thematisiert, dass die Gesellschaft erscheint als eine Natur, weil die uns zuerst mal gegenübertritt. Wir kommen auf diese Welt und die Gesellschaft scheint uns als etwas Gegebenes, dem wir auch irgendwie ausgeliefert sind. Die Gesellschaft erscheint als Natur, ist aber keine, weil wir Menschen sie hergestellt haben. Und in der kritischen Theorie gibt es dann den Begriff der zweiten Natur. Die erste Natur ist unsere biologische Natur, so von der kommen wir auch nicht weg. Und die Gesellschaft erscheint aber als zweite Natur. Sowas wie Egoismus, Konkurrenz, romantische Liebe oder so scheint für uns zu selbstverständlich zu sein, dass wir uns gar nicht vorstellen können, wie es anders sein kann. Das ist die natürliche Art, als Menschen zu sein. Und das ist kritisiert genau die kritische Psychologie und sagt, wir stellen die Lebensbedingungen her, wir können sie auch anders herstellen. Und da gibt es den zentralen Begriff der Handlungsfähigkeit, auf was der Mensch hinstrebt, um seine Bedürfnisse gut zu befriedigen, würde ich sagen. Und zwar eine Verfügung über die eigenen Lebensbedingungen, die gesellschaftlich hergestellt sind, in Teilhabe an der Verfügung über den gesellschaftlichen Prozess. Also diese Lebensbedingungen können wir gestalten. Und weil wir sie gestalten können, können wir auch versuchen, sie auf eine Art und Weise zu gestalten, dass sie unsere Bedürfnisse besser befriedigen. Und das ist gerade die menschliche Potenz, die menschliche Möglichkeit. Und jetzt gibt es zwei große verschiedene Formen. Das ist eben dieses utopische Potenzial, das Stefan da angesprochen hat, ist eben in den Kategorien, wie die kritische Psychologie den Menschen begreift, inhärent schon enthalten. Es gibt in Exklusionsgesellschaften, und ich würde sagen, der Großteil der Gesichter sind Exklusionsgesellschaften, in denen es für mich subjektiv funktional ist, nicht weil ich ein böser Mensch bin oder sonst was, mich auf Kosten anderer durchzusetzen, sei das jetzt auf dem Arbeitsmarkt oder weil ich die billigeren Sachen kaufe, nicht weil ich ein böser Mensch bin, sondern weil ich auch in den Urlaub will und dabei Produktionsbedingungen unterstütze, die für manche Leute richtig scheiße sind. In dieser Exklusionsgesellschaft, unter Exklusionsbedingungen, ist meine ist die restriktive Handlungsfähigkeit, die mir nahegelegt ist, die subjektiv funktional für mich ist, die Bedingungen zu akzeptieren und auf Kosten anderer zu handeln. Aber in der kritischen Psychologie gibt es den Begriff der verallgemeinerten Handlungsfähigkeit, in der ich mich nicht mehr auf Kosten anderer durchsetze, in dem ich nicht mehr irgendwie andere fertig machen muss, um gut leben zu können, sondern indem wir gemeinsam Verfügung über den gesellschaftlichen Prozess, über das, was uns als gesellschaftliche Natur scheint, über das Verfügung bekommen und die anders gestalten können, sodass wir darin gut leben können. Und das ist das, was wir mit dem Begriff der Inklusionsgesellschaft verbinden. Das werde ich jetzt gleich noch entwickeln, was Inklusion meint. Aber in einer Inklusionsgesellschaft, würde ich sagen, ist unsere Handlungsfähigkeit dann verallgemeinert. Wir müssen dann nicht mehr andere Leute fertig machen und wir haben gemeinsam Verfügung über den gesellschaftlichen Prozess. Okay, Zielbestimmung. Freiheit und Inklusion. In dieser Gesellschaft ist es für uns häufig nahegelegt, Freiheit als etwas Individualisiertes zu denken. Ich bin frei. In einer Gesellschaftstheorie würde ich sagen, Freiheit ist immer bezogen auf andere. Das kommt in dem auch so... Das ist von Kant nur paraphrasiert, wir haben hier Philosophinnen da, die können sicher viel Besseres dazu sagen als ich. Aber meine Freiheit endet dort, wo die Freiheit anderer beginnt oder so. Da deutet sich ein Freiheitsbegriff an, der klar auf andere Leute verwiesen ist. In diesen Dingen steckt Freiheit als etwas Exkludierendes drin. Meine Freiheit geht so lange, bis deine Freiheit beginnt. Und das ist eine individualisierte Freiheit. Das ist nicht eine Freiheit, die miteinander bezogen ist. Das ist eine Freiheit, wo meine Handlungen immer auf Kosten deiner Handlungen gehen. Und das heißt, deine Freiheit ist immer eine, schränkt immer meine Freiheit ein und ich muss Angst davor haben, dass du frei bist, weil ich dadurch unfrei bin. Aber es deutet an, dass es gibt eine gesellschaftliche Bezogenheit der Freiheit. Und Marx und Engels schreiben im Kommunistischen Manifest, eines der schlechtesten Texte, die je geschrieben haben, war auch eine Auftragsarbeit und so. Aber in dem steckt auch ein sehr schöner Satz, nämlich: Die Entwicklung des Einzelnen ist die Bedingung der Entwicklung aller. Und hier deutet sich nun ein ganz anderer Freiheitsbegriff an, der in zum Beispiel linken Strömungen sehr oft mit dem Begriff der Solidarität auch verbunden ist, wo auch klar ist, ich bin nicht nur solidarisch mit dir, weil ich dich irgendwie gerne mag oder so, sondern ich bin solidarisch mit mir, weil du mit mir solidarisch bist und wir dann gemeinsam eine bessere Gesellschaft herstellen können. Wenn es diese Möglichkeit gibt, geben würde, dass die Entwicklung des Einzelnen tatsächlich die Bedingung der Entwicklung aller ist und umgekehrt euer aller Entwicklung die Grundlage meiner Entwicklung ist und nicht nur euer alles, sondern der ganzen Gesellschaft, dann stellt sich für uns die utopische Frage, die inhaltlich utopische Frage, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen wird meine individuelle Entfaltung zur Voraussetzung für die individuelle Entfaltung aller anderen Menschen? Und da kommen wir mit dem Begriff der Inklusionslogik auf, den ich schon angedeutet habe. Exklusionslogik, es ist für mich subjektiv funktional auf Kosten anderer Menschen zu handeln. In einer Inklusionslogik wäre es für mich subjektiv funktional, andere einzubeziehen. Und wir kennen diese Inklusionslogik in kleinen Räumen auch in dieser Gesellschaft. Also ich kann, wenn es einer Freundin von mir schlecht geht, dann kann ich sagen, ist mir scheißegal, der kann schlecht gehen, ja, blöd für dich oder so. Das fühlt sich für mich nicht gut an meistens, also das einfach nur zu ignorieren, da deutet sich schon etwas an. Emotionen ernst nehmen in der kritischen Psychologie, erkenntnisleitende Funktion. Ihre Bedürfnisse haben irgendwas mit meinen Bedürfnissen zu tun. Und es ist für mich tatsächlich subjektiv funktional, die anderen Leute einzubeziehen. Und es ist für mich auch subjektiv funktional zu gucken, dass es in meiner Familie nicht nur scheiße läuft oder so. Also es gibt diese Inklusionsräume auch in dieser Gesellschaft. Die sind nur immer prekär. Die werden immer durchzogen von der bestimmenden Logik des Kapitalismus, der Exklusion. Und das Spannende ist an dieser Inklusion, und das war für mich was ganz Spannendes, wie ich mich mehr mit Utopie auseinandergesetzt habe, dass sie gerade dieses Begriff von Egoismus und Altruismus überschreitet. Egoismus denken wir immer als etwas, wo ich für mich handle und die anderen ignoriere. Und Altruismus als etwas, wo ich für andere etwas tue. Also unter inklusionslogischen Bedingungen ist das, was ich für mich mache, auch gleichzeitig das, was für andere besser ist. Und ich mache etwas für andere, damit ich es auch für mich mache. Und das kann man nicht nur sagen, dass, okay, da ist jetzt, kommt jetzt, das gibt es ja auch in der wirklichen Psychologie, dass die feststellen, oh krass, irgendwann egoistischer Altruismus oder so, halt, also, ja, die sind nett zu anderen, weil dann das ihnen irgendwas bringt. Das geht sogar darüber hinaus, das werde ich dann nochmal kurz am Ende nochmal kurz thematisieren, dass unsere Bedürfnisse tatsächlich nicht so voneinander getrennt sind, wie sie in dieser Gesellschaft scheinen. In dieser Gesellschaft sind wir tatsächlich individualisiert voneinander. Und wir haben oft das Gefühl, dass eure Bedürfnisse nichts mit meinen Bedürfnissen zu tun haben. Und eher denen gegenüberstehen. Und ich bin euch, deine Bedürfnisse. Also in interpersonalen Freundschaftsbeziehungen merken wir dann schon, okay, die sind aufeinander verwiesen. Aber ja, das ist schon blöd, dass es diesen Menschen da in Polen auf der Straße schlecht geht. So, das ist schon blöd. Aber mit mir hat das nichts so richtig zu tun. Gesellschaftstheoretisch, und das deutet sich zum Beispiel bei Hegel an, den ich auch nicht so gut kenne, aber man macht ja immer so Name-Dropping und so, das ist auch schlimm, aber da steckt ein spannender Gedanke drin, wenn ihr mal nachlesen wollt und das besser verstehen als ich. Ich kann erst frei sein, weil alle anderen Menschen auch frei sind. Weil dann ist meine Freiheit nicht mehr prekär. Da muss ich nicht mehr Angst haben, dass eine andere Person gute Gründe hat, für die ist es subjektiv funktional, meine Freiheit einzuschränken. Weil meine Freiheit dann nicht mehr auf die Kosten der Freiheiten anderer geht, sondern positiv auf diese bezogen ist. Also da deutet sich das auch wieder an einer Inklusion. Das heißt, wenn wir sagen Inklusionslogik, und das ist eben kein willentlich ethisches Ding, von wegen ich bin jetzt nett zu der ganzen Menschheit, Halleluja, habt Spaß damit, das wird ganz schön schwierig, sondern es ist tatsächlich etwas subjektiv Funktionales, auch für mich andere einzubeziehen. Dann ist die Frage, unter welchen Bedingungen wird diese Inklusion für mich funktional, subjektiv funktional, nahegelegt. Für mich fühlt sich das relativ sicher an und relativ klar. Ab hier an, würde ich sagen, beginnt der Forschungsprozess. Ab hier seid ihr alle herzlich eingeladen, mitzudenken. Mit den kartesianen Utopien machen die auch einen Rahmen auf. Da können auch andere Utopien entwickelt werden, auch mit anderer Individualtheorie, zum Beispiel von der Psychoanalyse aus, von anderen Gesellschaftstheorien aus, die irgendwie stärker an den Poststrukturalismus orientiert sind, als wir, die eher so einer neomarxistisch-postmarxistischen Traditionen kommen oder so. Da kann es andere Utopien gehen und da können wir dann eine spannende Verständigung dazu führen. Und wir haben jetzt so zwei Inklusionsbedingungen herausgefunden, die wir für relativ wichtig haben, und das ist Freiwilligkeit und kollektive Verfügung. In der kritischen Psychologie gibt es diese Vorstellung, dass gesellschaftliche Notwendigkeiten, dass irgendwie Essen hergestellt wird, dass dieses Haus hergestellt wird, dass dieses Mikrofon hergestellt wird, also Notwendigkeiten nicht als bedeutet nicht unbedingt, dass ich das unbedingt zum Leben brauche, sondern gesellschaftliche Notwendigkeiten sind etwas, das auch veränderbar ist und so weiter. Die treten als individuelle Möglichkeiten auf. Ich als Einzelner muss nicht das Mikro herstellen, sondern das machen andere Leute. Und das war, würde die kritische Psychologie sagen, in vorgesellschaftlichen Verhältnissen, so in so einem Sozialverband, was anderes. Da hatte ich eine klare Rolle zugewiesen. Ich musste vielleicht Beeren sammeln oder Kinder aufziehen oder so. Das war für mich direkt motivational einsichtig, was ich tun soll. In einer Gesellschaft ist es nicht klar, was ich mache und was wichtig ist. Und dieser Unterschied zwischen gesellschaftlicher Notwendigkeit und individueller Möglichkeit, das für die kritische Psychologie die Grundlage der Freiheit des Menschen und auch des Bewusstseins ist, ist in der Geschichte ganz oft durch Zwang, direkten oder indirekten, hergestellt worden. Also ich habe entweder so Feudalherren oder so, haben dann andere Leute dazu gezwungen, dass sie ihre Lebensbedingungen mitherstellen oder sowas. Das ist tatsächlich dann effektiver Zwang. Im Kapitalismus funktioniert dieser Zwang überhaupt nicht so persönlich und direkt, sondern das ist ein struktureller Zwang. Also man spricht auch von persönlicher Herrschaft für den Feudalismus oder sowas und sachlicher Herrschaft. Das bedeutet, macht, was ihr wollt, aber seid profitabel. Also ihr könnt machen, was ihr wollt, aber am Schluss müsst ihr irgendeine Lohnarbeit finden, wenn ihr in dieser Gesellschaft überleben wollt oder nicht so privilegiert seid, dass ihr sehr viel, auf einfach sehr viele Ressourcen zugreifen könnt. Macht, was ihr wollt, aber am Schluss müsst ihr irgendwas leisten, bei dem Profit rausspringt, das verwertbar ist, für das ihr bezahlt werdet. Das ist die historische Art und Weise, diese Abstimmung zwischen Möglichkeiten und Notwendigkeiten zu leisten. Und in diesem Ding, in diesem Verhältnis steckt aber eine andere Möglichkeit drin, nämlich dem der Freiwilligkeit. Dass wir tatsächlich auf eine Art und Weise unsere Möglichkeiten entwickeln, denen nachkommen, dass sie sich mit den gesellschaftlichen Notwendigkeiten so weit decken, dass wir darin gut leben können. Ein zweiter Gedanke, den wir da hatten, ist kollektive Verfügung. Das richtet sich gegen das Eigentum. Eigentum bedeutet eine ausschließende Verfügung über Lebensbedingungen. Und Eigentum will ich auch weiterdenken. Relativ einfach ist, ein gegenständliches Eigentum zu denken. Aber, und da wird es ein bisschen schwieriger, weil es nicht einfach privat ist, so etwas wie Sexismus stellt Lebensbedingungen auf eine bestimmte Art und Weise her. Es stellt Geschlechteridentitäten her, in die wir uns dann einordnen müssen. Es ist nicht etwas, das wir gestalten können, sodass es zu uns passt, sondern es ist etwas, in das wir eingeordnet werden. Also auch diese symbolischen Lebensbedingungen sind auf eine Art und Weise hergestellt, dass wir darüber nicht verfügen können, sondern dass sie von uns getrennt scheinen und wir sagen, oh krass, okay, jetzt bin ich jetzt ein Mann oder eine Frau oder also was ist hier los? So, also auch die Lebensbedingungen sind, wir haben nicht Verfügung über die. Nicht nur über die gegenständlichen sind nicht, sondern auch über die symbolischen und sozialen nicht. Das zeigt sich dann auch, dass es so irgendwie davon gesprochen wird, dass ja, der Markt will das und das oder der Finanzmarkt zittert oder so. Das scheint so, als würden Personen agieren. Der Finanzmarkt ist doch keine Person, sondern der besteht aus den Beziehungen, die wir aufeinander haben. So, aber er hat eine Sachherrschaft, er hat eine Eigenlogik, der wir auf eine Art und Weise unterworfen sind, von der wir uns aber potenziell lösen können. Wenn es jetzt darum geht, dass wir nicht die Lebensbedingungen einfach ausschließend voneinander gestalten, dass irgendjemand Verfügung darüber hat und andere Leute nicht, sondern sagen, wir brauchen eine Offenheit, wir müssen gemeinsam über diese Lebensbedingungen verfügen können, damit wir die so gestalten können, dass es unsere alle Bedürfnisse darin vorkommen und nicht die Bedürfnisse nur von irgendwelchen meist weißen Männern oder sonst jemanden oder von denen, die am meisten Profit machen oder so, dann geht es darum, diese Offenheit zu mediieren. Wir müssen eine Mediationsform finden, also eine Vermittlungsform, wie wir unsere Bedürfnisse da aufeinander beziehen können. Und damit wird kollektive Verfügung zur materiellen, symbolischen und sozialen Grundlage der Freiheit. Also wir können nur freiwillig das machen, was wir so machen wollen, wenn wir tatsächlich auch sicher sind, dass wir Essen kriegen, dass wir einen Schlafplatz kriegen und so weiter. Auch diese Verfügung tatsächlich offen ist. Dann können wir tatsächlich freiwillig sein. Also da können wir tatsächlich freiwillig handeln. Genau, und ich werde in einem zweiten Schritt jetzt zeigen, warum wir diese Exklusionsbedingungen so wichtig halten und warum wir glauben, dass die zu einer Inklusionslogik führen. Ich habe erst noch zwei Bildchen gemacht. Wir haben ein hierarchisches System, in dem Leute einfach dazu gezwungen werden, irgendwas Bestimmtes zu machen. Eine Konsenshierarchie, da haben andere, das ist natürlich immer kritisch zu sagen, auch bei so linksradikalen Zusammenhängen oder so, aber es gibt, der Genosse hat gestern nochmal gesagt, es gibt einen spannenden Text über die Organisierung, wo das nochmal verdeutlicht wird. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, aber Konsenshierarchie bedeutet, wir entscheiden also gemeinsam und dann muss ich das aber trotzdem dann tun oder so. Freiwilligkeit bedeutet, ich kann mich zu dem zuordnen, was mir wichtig ist. So, es ist eine Selbstauswahl. Ich ordne mich dem zu, was mir wichtig ist, und das heißt, bei Marx gibt es dann diese Dinge, die ein bisschen vereinfacht ist. Am Morgen bin ich Fischer, am Abend bin ich Komponist oder sowas. Das ist so ein bisschen einfach gedacht. Es gibt dann natürlich noch irgendwelche, da komme ich dann gleich noch drauf, dass es natürlich wird uns trotzdem organisieren müssen. Und wenn jeden Tag die Personen, die zusammen für den Müll zuständig sind, entscheiden, jo, heute habe ich nicht so richtig Bock, auf den Müll aufzupassen, dann kriegen wir Probleme. Aber das ist, glaube ich, relativ klar. Also Freiwilligkeit bedeutet jetzt nicht irgendeine Beliebigkeit, sondern wir müssen dann immer noch eine Organisation dafür finden. Kollektive Verfügung, auch noch in so einem Bildchen, im Privateigentum hat eine Person Verfügung über so ein Häuschen und ganz viele Leute sind ausgeschlossen. Es gibt oft diese Utopie eines Gemeinschaftseigentums, das auch dem, würde ich sagen, sehr vielen sozialistischen Utopien zugrunde liegt, vor allem dann eines Staatseigentums, dass es einen Staatsapparat gibt und der verfügt über das Eigentum und entscheidet dann, du kriegst Brot oder du kriegst halt kein Brot oder du kriegst diese Ressourcen oder nicht. Das schließt noch immer Leute davon aus. Und kollektive Verfügung ist eine Idee, wie wir gemeinsam dann über dieses Haus verfügen. Das führt zu Konflikten, mit Sicherheit, weil nicht alle unsere Bedürfnisse harmonistisch zueinander passen. Aber genau um diese Konflikte geht es dann. Die sind ein Zentrum von einer bedürfnisgerechten Gestaltung unserer Lebensbedingungen. Okay, jetzt würde ich sagen, nehmt euch mal 2 Minuten Zeit. Wir machen eine kurze Runde in Murmelgruppen. Also sprecht mit 2, 3 Leuten um euch herum, was ihr bis jetzt gehört habt, was ihr komisch fandet, was ihr gut fandet und so. Nehmt euch einfach kurz Zeit dafür. Und dann mache ich den dritten Teil. Ich bin von meinem Co-Referenten noch kurz darauf hingewiesen worden, dass ich ein relativ dualistisches oder vereinfachtes Bild gezeichnet habe von, im Kapitalismus haben wir überhaupt keine Verfügung über die Lebensbedingungen und in der freien Gesellschaft haben wir dann komplette Verfügung über die Lebensbedingungen. Hier gibt es natürlich auch Verfügungen über die Lebensbedingungen. Mit einem Eigentum habe ich Verfügung über ein Haus oder mit Eigentum habe ich Verfügung über eine Gitarre oder es gibt Verfügung über Sprecherpositionen im Raum, die irgendwie über Sexismus und akademischer Hintergrund und informelle soziale Hierarchien und so verteilt wird. Also da gibt es über Verfügung über die Lebensbedingungen. Aber das Wichtige ist, glaube ich, im Kapitalismus, dass es diese, und das wäre die Kritik, die ich jetzt nicht so ausgedehnt habe, ausgebreitet habe, es gibt eine Verselbstständigung der Bedingungen gegenüber den Menschen. Also wir können die Lebensbedingungen nicht mal die, die unglaublich viel Geld haben und unglaublich viel Macht, können entscheiden, wir gehen jetzt in die Richtung oder in die Richtung, sondern selbst die sind dem Zwang unterworfen, dass sie, also dass man verwerten muss, dass es Konkurrenz gibt, dass die können, Nestle kann nicht entscheiden, jo, ich mache jetzt richtig coole Produktion und ganz ökologisch und sozial und so weiter. Das können die machen, dann wird das Cola-Ball, werden die Cola-Ball 3 Euro kosten, dann sind sie von ihrer Weltmarktposition auf jeden Fall bald mal weg. So, also es gibt Zwänge im Kapitalismus, denen selbst irgendwelche Leute mit relativ viel Verfügung nicht hinauskommen. Okay. Aber das war nur so dualistisch gezeichnet, es gibt gar keine Verfügung im Kapitalismus und dann ist alles gut. Natürlich nicht alles gut, aber es ist besser, viel besser, qualitativ besser. Okay, jetzt gucken wir uns an, warum es besser ist. So, zuerst, genau, ich versuche das in drei Bereichen zu gucken. Ich gucke mir zuerst die Herstellung an. Wir schreiben Herstellung Sternchen, weil für uns da wichtig ist, dass es nicht nur, in der christlichen Psychologie heißt es ja die Herstellung der Lebensbedingungen, es ist nie nur die Herstellung der Lebensbedingungen, es gibt immer dann so einen Fokus auf, und das findet sich auch bei Holzkamp, so einen Fokus auf der einen Seite gegenständliche Produktion, also Häuser bauen und so weiter, wo wir auch gesagt haben, es geht auch darum, dass wir soziale Dinge herstellen, also von Therapiepraxis über Organisationsformen in der Arbeit oder sowas. Das sind auch alles soziale Mittel, die hergestellt werden. Aber, und das ist auch ganz wichtig, es gibt eine geschlechtliche oder eine geschlechterkonnotierte Trennung zwischen Produktion und Reproduktion. Diese Trennung zwischen Produktion und Reproduktion versuchen wir mit diesem Begriff der Reproduktion, das seht ihr gleich, da gibt es einen tollen Bindestrich, und auch mit diesen Herstellung, Sternchen, aufweisen. Es geht nicht nur um die Herstellung der Sachen, sondern auch um die Reproduktion dieser Sachen. Und das wird halt sehr oft dann Frauen zugewiesen, irgendwie auf Kinder aufpassen, auf Alte aufpassen, auf die Gefühle von Leuten aufpassen und so weiter. In dieser freien Gesellschaft gibt es keine Trennung mehr zwischen Reproduktion und Produktion, sondern wir müssen sowohl Kinder unterstützen, irgendwie in coolen Umfeldern aufzuwachsen, als auch irgendwelche Fenster und Lampen bauen. Wir müssen sowohl auf unsere Emotionen achten, und das werden wir noch viel mehr achten wahrscheinlich, als auch irgendwie krasse Technik zu produzieren. In der Reproduktion, jetzt versuche ich an diesen drei Feldern von Reproduktion oder von Herstellung, Sternchen, Vermittlung und dann kommunistische Individualität, also so, was passiert mit dem Subjekt, mit dem Menschen, im Kommunismus gibt es da Veränderungen, da sind wir am wenigsten bei, wo wir kritische Psychologen sind. Was bedeuten diese Inklusionsbedingungen von Freiwilligkeit und kollektiver Verfügung jetzt in diesen Feldern von Herstellung, Sternchen, Vermittlung und kommunistischer Individualität? Zuerst bedeutet, dass die Tätigkeit muss die Menschen, muss uns motivieren. In der traditionellen Psychologie gibt es ganz oft die Freistellung, ich weiß nicht, ob euch das auch getaucht ist, wie können wir Menschen motivieren? Wie können wir Menschen, und das steckt immer so ein bisschen dazu drin, wie können wir Menschen dazu bringen, das zu wollen, was sie tun müssen? Also so, ja, unsere ganzen ArbeiterInnen, die sind nicht so produktiv, wie sie sein sollten. Wie können wir mit so ein bisschen Carrots und Sticks sie dazu kriegen, dass sie da ein bisschen mehr machen? Und das ist dann Motivationsforschung. Also wie kriege ich Leute irgendwas dazu zu tun? Denn in der kritischen Psychologie ist ja dann die zentrale Frage, zu was sind wir motiviert? Warum sind wir dazu sehr? Und was ist mir wichtig daran? Und genau diese Fragestellungen wären dann auch die zentralen Fragestellungen nach der Gestaltung von Tätigkeiten. Und das bedeutet eine Inkludierung der Bedürfnisse der Tätigkeiten. Also wenn wir irgendwelche Minen, Schwefelminen haben, die super gesundheitsschädlich sind, dann werden wir wahrscheinlich nicht so viele Leute haben, die Bock drauf haben, da drin zu arbeiten und tätig zu sein. Im Kapitalismus ist es einfach, wir können irgendwelche unterprivilegierten Leute dazu bezahlen, wir zahlen dir 7 Euro die Stunde oder 0,50 Euro und geh da rein und dann bist du in 30 Jahren tot, aber mach das jetzt, weil du brauchst ja das Geld. Das ist dann nicht mehr möglich. Wir müssen dann tatsächlich überlegen, wie können wir diese Tätigkeiten so gestalten, dass das Menschen wichtig genug ist zu tun. Und das bedeutet unter anderem Automatisierung, andere Gestaltung der Tätigkeiten, Aufteilung der Tätigkeiten, Rotation, da gibt es dann ganz viele Möglichkeiten. dass wir eben nicht 5 Tage die Woche irgendwie für, wir nennen das dann Commons, kann man Projekte nennen, kann man wieder für das Müll-Commons irgendwie da Müll herumschippern, sondern ich kann mir halt vorstellen, okay, ich kann das gerne 2 Tage mitmachen, so ein bisschen Handarbeit finde ich auch cool und 3 Tage lang kümmere ich mich um andere Sachen, das muss ich mir dann überlegen. Und das ist natürlich ein sehr großes Feld und da stellen sehr große Fragen vor uns. Und wenn es dann halt so ist, dass niemand diesen Schwefel abbauen will, weil das so gesundheitsschädlich ist, dann müssen wir gucken, wie wir den ersetzen können. Weil wir können nicht einfach Leute dazu bringen. Das bedeutet das auch. Aber das bedeutet die Inklusion der Bedürfnisse der Tätigen. So zuerst mal. Der Beitragenden heißt es auch dann in der Commons-Forschung. Genau. Vielleicht noch ein Wort. Wir sind eigentlich, kommen so viel aus der Commons-Forschung. Als Stichwort. Ich komme jetzt gleich zur Vermittlung, weil ich glaube, das ist die entscheidendste Frage. Die Vermittlung ist tatsächlich die Frage, wie wäre ich lokal handlungsfähig? Also welche Hinweise erlauben mir da, etwas zu tun? Also wie findet das Müll-Commons neue Leute für die Tätigkeit darin? Wie findet der Kindergarten, wenn es sowas auch gibt, das ist jetzt Auspinselei? So, das ist diese beschreibende, fantasierende Ebene, die ich da immer wieder verwende, um Sachen zu illustrieren. Wie finden wir Priorität zwischen Bedürfnissen? Weil wir können höchstwahrscheinlich nicht einfach alle Bedürfnisse befriedigen. Und in der kritischen Theologie gibt es ja auch dieses Ding, es gibt nicht einfach Grundbedürfnisse und die kümmern wir uns und die anderen Bedürfnisse sind egal, sondern wir müssen tatsächlich in Bedürfnisvermittlung kommen. Wir müssen überlegen, welche Bedürfnisse sind uns wichtig. Fliegen wir zuerst zum Mars oder whatever, bauen wir riesige IT-Fabriken, damit wir irgendwelche komischen Implantate in unserem Kopf haben und dann nie wieder nachdenken müssen. Ich weiß nicht. Aber wir müssen Priorisierungen finden. Wir müssen unsere Bedürfnisse irgendwo abstimmen können. Wir müssen Konflikte mediieren können. Und das ist alles die Frage der Vermittlung. Im Kapitalismus, habe ich schon angedeutet, ist diese Vermittlung verselbstständigt. Die passiert hinter unserem Rücken. Wir verwenden Geld und dieses Geld leistet schon einen Großteil der Vermittlung. Das macht diese Vermittlung so schlecht, dass wir einen Staat brauchen, der immer wieder eingreift, dass nicht die ganze Umwelt kaputt ist und nicht die ganzen Leute kaputt sind, die da arbeiten. So, also da wirken Logiken, die da ist, ziemlich zerstören. Da ist auch Teil der Vermittlung. Gesellschaft hat immer eine Selbstständigkeit gegenüber den Menschen. Sie schafft immer Bedingungen, unter denen wir handeln. In der freien Gesellschaft, im Kommunismus, geht es dann aber um die Gleichzeitigkeit von Selbstständigkeit und Gestaltbarkeit. Also wir wollen eine Gesellschaft, die tatsächlich noch immer selbstständig ist, aber die durch uns gestaltbar ist und damit nach unseren Bedürfnissen gestaltbar ist. Und das gilt es zu denken. Das ist nicht einfach. Ich finde das schwierig. Aber wir können das versuchen. 2 Elemente sind da für uns wichtig. Das eine nennen wir kommunistische Stigmergie. Stigmergie bedeutet eine Vermittlung von Hinweisen. Es kommt eigentlich aus der Termitenforschung. Darum gibt es dann auch so schöne Polemiken gegen uns, wie heute den Ameisenstaat oder sowas. Stigmergie gibt es in allen Gesellschaften. Auch im Kapitalismus gibt es Hinweise, die mich lokal handlungsfähig machen. Ich gehe in den Supermarkt und ich weiß, okay, dieses Joghurt ist billiger, das ist wahrscheinlich nicht so nett hergestellt, nicht so cool, nicht mehr zu guten Arbeitsbedingungen, aber es ist billiger hergestellt, das kaufe ich, dann kriegt dieses Unternehmen ein Signal, dieses Joghurt da mit den tollen Heidelbeeren drauf und diesen netten lächelnden Männchen, das kommt gut an in den Leuten. So, also da gibt es auch ganz viele Hinweise, die irgendwas darstellen. Und im Kapitalismus aber der entscheidende Hinweis, abstrakter Preis. Nach dem Preis wird Sachen berechnet, das ist ökonomische Rationalität in ihrer reduziertesten Form. Und die bebildert aber nur, was lohnt sich, was rechnet sich, mit was mache ich am meisten Profit. Das sagt der Kapitalismus mir, diese Signale gibt er mir. Und das bedeutet auch da drin, wie kann ich Leute gut ausschließen. Das steckt da auch drin. Also ist mir zumindest nahegelegt. Im Kommunismus wird es auch Signale geben, aber die sind sehr vielfältig. Bedürfnissignale, wir werden wahrscheinlich auch unsere, jetzt wieder diese auspinselnde Ebene, wir werden auch unsere Bedürfnisse irgendwie sagen, jo, ich hätte nächstes Jahr will ich unbedingt diese neuen violetten Erdbeeren. Das fände ich so cool, wenn es diese violetten Erdbeeren gibt. Und dann sagen andere Leute, oh ja, die finde ich auch gut. Und wahrscheinlich wird das Digitalstand finden und mit Virtual Reality und Augmented Reality und alles, was wir uns da so ausdenken können. Und da werden wir unglaublich spannend werden. Also in dem Sinne, dass da ganz viel Innovation stattfinden wird, weil es ist total im Zentrum davon, wie kommunizieren wir unsere Bedürfnisse miteinander und wie findet der Austausch statt. Und die funktioniert gut für ganz für viele Sachen. Also Stigmergie findet ihr auch überall. Bei Wikipedia gibt es irgendwie rote Listen. Also, ihr kennt das sicher, dass so Begriffe dann rot untermalt sind, weil die Leute da sagen, okay, dazu hätte ich gerne einen Artikel, aber den gibt es noch nicht. Und dann gibt es so Listen, wo ihr sagt, okay, dieser Artikel, der will unbedingt geschrieben werden, bitte kann den mal jemand schreiben. Solche siegärischen Systeme wird es auch im Kommunismus geben, die sehr viel von der Koordination machen, aber es wird dann noch Konflikte geben. Also wir können sagen, jo, wir wollen eine Schule bauen, dafür brauchen wir 20 Tonnen Stahl und wir wollen diesen Kindergarten bauen, da brauchen wir 30 Tonnen Stahl und dann sagen die Leute, die den Stahl herstellen, die Leute im Stahlcommons, jo, aber Leute, wir haben keinen Bock, diese 50 Tonnen Stahl herzustellen und wir haben auch nicht genug Leute, die das machen. Und jetzt haben wir einen Konflikt. So, Stigmergie funktioniert sehr gut, wenn Sachen aufgehen, also wenn Bedürfnisse und das, was die Leute machen wollen, also wenn die Bedürfnisse zum Konsum, so etwas in die Richtung, mit dem übereinstimmen, was Leute leisten wollen. Und das ist tatsächlich das Zentrum der freien Gesellschaft, würde ich sagen, die herrschaftsfreie Vermittlung von dem, was wir tun wollen und dem, was wir dann brauchen. Also die herrschaftsfreie Gesellschaft ist die Gesellschaft, wo wir tun, was wir wollen und bekommen, was wir brauchen. Und diese Koordination müssen wir auf eine Art und Weise hinkriegen, dass wir uns nicht gegenseitig fertig machen, sondern dass es gerade umgekehrt ist, subjektiv funktional ist, gegenseitig einzubeziehen. So, und Konflikte sind total... jetzt habe ich das Bild vergessen. Da gibt es dann so verschiedene Sachen. Polyzentrische Selbstorganisation nennen wir das. Kommt nämlich gleich darum, warum es kein Zentrum geben darf. Aber da gibt es dann verschiedene Projekte, die irgendwelche machen. Da gibt es Infrastruktur-Commons, die dafür schauen, dass es irgendwelche Straßen gibt und dass der Strom da ist und so weiter. Dann gibt es irgendwelche Meta-Commons, die diskutieren, wo brauchen wir jetzt den Stahl, wo brauchen wir nicht und so weiter. Und so Konflikte mediieren, nicht lösen, sondern Lösungsvorschläge bieten. Und dann kleine Projekte, die in diesem Ding dann verschiedene Sachen machen. Aber es werden Entscheidungen an sehr vielen Orten gestellt sein. Das gibt's. Das ist nur ein Bildchen. Und jedes dieser Projekte ist selbst organisiert. Das heißt, sie entscheiden, was ihnen wichtig ist. Und selbst organisiert ist total zentral, weil ich werde bei keinem Projekt mitmachen, das mir nicht wichtig ist. Und darum Selbstorganisation, dass die Leute, die in diesem Projekt, in diesem sozialen Raum drin sind, entscheiden, was sind die Ziele davon, wird die elementare Grundlage einer freien Gesellschaft. Okay, jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen und da diskutieren wir ganz viel und da gibt es noch spannende Gedanken und Diskussionen. Eine Gesellschaft der Bedürfnisse ist immer eine Gesellschaft der Konflikte, weil unsere Bedürfnisse nicht einfach harmonistisch aufeinander bezogen sind. Unsere Bedürfnisse sind aufeinander bezogen, aber wir sind nicht we are all one. Wir sind nicht alles eins. Wir sind nicht ein harmonistisches Ganzes. Wir sind, wer auch immer, der Natur sei Dank, keine Menschen, die in eine Volksgemeinschaft passen, wo einfach alles gut zueinander passt und der Führer sagt, das läuft bei uns. Sondern wir brauchen Konflikte. Und Zeit für Konflikte bedeutet gerade Zeit, unsere Bedürfnisse aufeinander abzustimmen. Und in dieser Gesellschaft haben wir Angst vor Konflikten und aus guten Gründen. Weil Konflikte bedeuten ganz oft, dass ich da dann auf meine Bedürfnisse verhärten muss und sagen, okay, das ist jetzt mein Bedürfnis und ich will das wirklich und ich muss mich gegen die anderen Leute durchsetzen in dieser Exklusionslogik so, da muss ich meine Konflikte ganz, meine Bedürfnisse ganz stark machen, mich abhärten und so. In eine Inklusionsgesellschaft unter diesen Bedingungen von kollektiver Verfügung und Freiwilligkeit werden Konflikte eine ganz neue Form annehmen und dann sprechen wir dann von inkludierenden Konflikten oder so. Wenn es zum Beispiel ein Haus mit Mehrblick gibt und wir werden auf jeden Fall Diskussionen mit Hausen mit Mehrblick haben, weil das ist schön, dann ist es in dieser Gesellschaft auf jeden Fall für mich sinnvoll, ich hole mir relativ viel Geld, ich acker ganz viel oder ich gucke nochmal, dass ich politisch die richtigen Beziehungen da habe und dann hole ich mir dieses Haus mit Mehrblick und schließe alle anderen davon aus. Das funktioniert unter Eigentumsbedingungen. Aber unter Bedingungen der kollektiven Verfügung kann ich das nicht machen. Und da muss ich mir dann überlegen, es gibt andere Leute, die wollen auch dieses Haus nutzen und ich setze mich zu denen zusammen und wir müssen gemeinsam eine Art und Weise finden, wie wir dieses Haus nutzen können, sodass unsere Bedürfnisse darin vorkommen. Und ich kann mich nicht einfach durchsetzen gegenüber denen, sondern die haben auch genauso Möglichkeiten, dieses Haus mitzunutzen und haben von dieser Gesellschaft gewährleistet, dass die auch den Anspruch haben und ihre Bedürfnisse auch wichtig sind. Ich glaube, unsere Bedürfnisse sind ja tatsächlich bezogener aufeinander. Weil in inkludierenden Konflikten geht es dann gerade darum, mein Gegenüber zu verstehen, was sind die Bedürfnisse von der Person und die Gefühle von der Person zu verstehen, weil die Erkenntnisleiden auf die Bedürfnisse hindeuten. Welche Gefühle hast du dazu, wenn ich sage, ich würde gerne dieses Haus da 2 Wochen nutzen? Was kommt da bei dir hoch? So, ich will die Person einbeziehen und verstehen und auch mich in diesem Prozess verstehen und dann können wir gemeinsam versuchen, miteinander zu reden, um dann zusammenzukommen und eine Lösung zu finden, die für uns gemeinsam tragbar ist. die wir beide sagen, die muss nicht immer sein, okay, das ist die beste Lösung, die ich je gefunden habe, die ist die beste für mich, aber die ist die beste für uns und ich glaube tatsächlich, dass wir viel empathischer werden. Ja, das macht. Ja. Okay, damit diese, und das ist eine krasse These, es gibt relativ viele coole Utopien auch und die gehen sehr oft von einer Institution der getrennten Allgemeinheit aus oder einem Staat. Das heißt, eine Institution, die Bedürfniskonflikte entscheidet und die für andere plant. Es gibt dann oft so einen Weltrat oder so einen Regionalrat und da kommen dann Delegierte zusammen, im besten Sinn, im besten Fall also Rätestrukturen und so, wobei wir jetzt gerade das gelehrt haben, der Rätekommunismus hat das sehr spannend, die würden das ähnlich vertreten, also manche Pfannekuchen oder so, da deutet sich dieser Gedanke auch total an. Und diese Leute können dann entscheiden und die können sagen, okay, wir bauen jetzt diese Schule, Punkt, und nicht den Kindergarten, weil dafür ist, das ist einfach wichtiger. Und das bedeutet, diese Leute, die sitzen da zusammen, das sind dann oft so irgendwelche Kader oder gibt es eine politische Partei, die dafür zuständig ist, wer dann da reinkommt, und die können dann für andere planen und für andere Entscheidungen fällen. Das bedeutet, das ist immer eine Durchsetzungsinstitution. Die muss ihre, damit diese Institution funktioniert, muss sie sich durchsetzen können und ihre Entscheidungen durchsetzen können. Und das bedeutet, dass sie Herrschaftsmittel dafür benötigt. Sie muss andere Leute dazu bringen können, sich danach auch an ihre Entscheidungen zu richten. Und das führt dazu, dass es für mich subjektiv funktional ist, nicht die anderen Leute um mich herum einzubeziehen, wie wir jetzt diesen Stahl verteilen, sondern es ist für mich dann subjektiv funktional, in dieser Institution Macht zu bekommen, um meine Bedürfnisse da durchzusetzen. Diese Institution stellt Bedingungen her, die Exklusion befördern. So, und wir sagen, es gibt keine Institutionen, die Entscheidungen fällen, sondern es wird Kommas geben, die dann überlegen, wie verteilen wir diesen Stahl? Machen wir das so oder so? Und die machen Lösungsvorschläge. Aber das kann auch immer, und dann kann andere Seite sagen, euer Lösungsvorschlag, der ist echt komisch, so, der bezieht meine Bedürfnisse überhaupt nicht ein, so, und dann sagt er den Leuten, die den Stahl hergestellt haben, die Leute, die euren Stahl verteilen, die machen richtig komische Sachen, die beziehen nie die Bedürfnisse ein von den anderen Leuten, sondern die machen nur das. Und die Leute tun das ja freiwillig. Die stellen den Stahl her, weil ihnen das wichtig ist. Und das ist ihnen dann auch wichtig, weil das irgendwas mit den Bedürfnissen von anderen Leuten zu tun hat. Aber ich stelle mich ja nicht, weiß ich nicht, wie lange die hier dann tätig sein werden, das ist wieder Auspinselei, aber die stellen mich von mir aus nicht 8 Stunden da hin und mache Stahl, damit dann irgendwelche Leute ihre großen Lofts bauen können oder irgendwelche Sachen, sondern ich will, dass das irgendwas Sinnvolles ist, dass für Menschen Gutes und so weiter. Das kann natürlich sein, dass es ein Stahlkommen gibt, das sagt, wir bauen jetzt die größte Stahlkonstruktion der Welt, so. Das wollen wir unbedingt machen. Und wir haben da ganz viele Leute, die da mitmachen. Dann brauchen sie natürlich noch die Energiekommens, die sagen, geil, und wir stellen euch die Energie dafür her. Und dann brauchen sie diese Energiekommens, dann die Leute, die ihnen die Maschinen herstellen für diese Propeller, die sagen, geil, wir wollen auf jeden Fall diese Stahlstruktur stellen. Und das heißt, das bezieht dann schon in diesem Vermittlungsprozess ganz viele Bedürfnisse ein. Und dann brauchen die eine riesige Stahlkonstruktion und sind total zufrieden. Okay. Und das heißt, die Entscheidungsoptimierung da drin ist Inklusion. Also es setzen sich die Entscheidungen durch, die am inkludierendsten sind. Und das geht nicht, solange andere Leute für andere irgendwelche Entscheidungen treffen können und die durchsetzen können. Okay, jetzt bin ich auch so gut wie am Ende. Ich rede auch echt schon lange. Abschluss kommunistischer Individualität. Jenseits von Getrenntheit. Unsere Bedürfnisse, und das versucht ja die Psychologie, die steckt da drin, sind aufeinander verwiesen. In dieser Gesellschaft sind die auch aufeinander verwiesen, so. Aber in einer Inklusionsgesellschaft sind die sogar positiv nochmal viel mehr aufeinander verwiesen. Ich werde andere Leute einbeziehen und ich werde mich weniger getrennt von anderen Leuten fühlen. Ich werde mich aufgehobener fühlen, ich werde mich weniger ängstlich fühlen. Jenseits der Ethik. Wir werden nicht mehr nur für andere Leute handeln. Wir werden nicht mehr sagen, okay, ich tue das für dich, sondern cool, ich werde dich einbeziehen, weil dann geht es uns allen besser und vor allem auch mir. Und das ist dann nicht irgendein Egoismus, sondern es ist tatsächlich eine positive Bezogenheit aufeinander. Es ist auch jenseits von Gemeinschaft. Eine Gesellschaft ist immer jenseits von Gemeinschaft. In Gemeinschaft steckt dann oft diese harmonisierende Tendenz drin. In dieser Gemeinschaft passen wir dann zusammen und dann jetzt Opfer, also ich kenne das auch so aus Debatten, dann kommt immer wieder das auf. Gibt es auch in eigenen Diskursräumen, zum Beispiel Postwachstum oder auch so Hippie-Esperon-Zusammenhänge, die ich mich auch bewege, immer wieder diese Vorstellung von diese schönen Gemeinschaften, als die Leute noch wussten, dass es wichtig ist, für die Gemeinschaft etwas zu tun und sich selbst zurückstellen. Das ist scheiße. So, ich will eine Gesellschaft, die dadurch gut funktioniert, dass ich mich ernst nehme und das tue, was mir wichtig ist. Ich will mich nicht irgendwelchen Prinzipien unterwerfen und sagen, die Gemeinschaft, jo, dafür mache ich alles. Sondern wir wollen eine Gesellschaft, in der ich das tun kann, was mir wichtig ist, und dabei wir gemeinsam das herstellen, was wir brauchen. Und das führt, glaube ich, zu einem Hintergefühl, Grundgefühl der Aufgehobenheit und um mein Lieblingsendzitat zu bringen. Wir sind alle voneinander gesellschaftlich abhängig. Wir brauchen einander, wir sind miteinander verbunden. Aber in einer Inklusionsgesellschaft können wir ohne Angst abhängig sein. Vielen Dank. Thank you.